Ihr Lieben, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim Ice Live Talk Radio. 15 Minuten sind wir so spät. Ich hoffe, ihr entschuldigt das, aber jetzt sind wir da. Unser Thema heute Nacht heißt Meine dunkelste Seite. Erzählt mir von euren dunklen Seiten. Vielleicht von Wünschen, von Erlebnissen, die ihr noch niemandem erzählt habt. Vielleicht von Lügen oder von sexuellen Fantasien oder von Gewaltfantasien. Also etwas in euch, was ihr eigentlich gar nicht auszusprechen wagt oder wofür ihr euch eigentlich auch vielleicht schämt, wenn ihr es denn aussprecht. Ihr könnt das aussprechen, wenn ihr mir davon erzählen wollt. Die übliche Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Meine dunkelste Seite. Über diese Seite wird jetzt Jennifer erzählen. Ja, hallo Domian, Jennifer, guten Morgen. 19 Jahre alt. Ja. Du hast eine dunkle Seite? Ja, also würde ich schon sagen. Und welche? Und zwar, ich bin gern, ja, mit meiner Freundin auf Friedhöfen. Ey. Ja. Warum bist du gerne mit deiner Freundin auf Friedhöfen? Ja, das ist einfach eine, ja, für mich eine entspannte Atmosphäre und ich finde es, ja, also sehr knisternd ist es da. Also bist du tagsüber mit deiner Freundin auf Friedhöfen oder gar nachts? Nachts meistens. Aber man darf doch nachts gar nicht auf einen Friedhof gehen. Ja, der Friedhof bei uns ist zum Beispiel nachts immer geschlossen, aber ja, wir finden immer Mittel und Wege reinzukommen. Ja, es sind ja meistens auch keine hohen Stacheldrahtzäune darum, da kann man ja dann irgendwie... Ja, du wirst lachen, aber bei uns am Friedhof ist es. Ist es so? Also ja, aber wir haben ein paar Stellen, da kommen wir durch. So, jetzt seid ihr, um wie viel Uhr geht ihr so in der Regel dann nachts auf den Friedhof? Ja, da gibt es keine bestimmte Zeit, also dann, wenn es richtig dunkel ist, dann gehen wir los. Je dunkler, je später, desto schöner wahrscheinlich. Ja, ist okay. Ich hatte auch schon mal Sex auf dem Friedhof. Ach so, mit der Freundin? Nein, nicht mit der Freundin. Nee, danke, aber mit meinem Freund, aber er ist nicht so veranlagt wie ich, aber... Ja, lassen wir jetzt noch nicht über den Sex auf dem Friedhof reden, können wir vielleicht gleich noch vertiefen, interessiert uns ja auch alle. Du gehst mit deiner Freundin dann auf den Friedhof, was macht ihr da nachts? Also meistens sitzen wir rum und quatschen und meine Freundin, also die ist schon ein bisschen extremer, die legt sich auch auf Gräber drauf. Und dann? Also sie liegt einfach drauf und fängt dann an zu meditieren und solche ähnlichen Sachen. Ihr macht aber keine bösen Sachen, ihr reißt keine Blumen raus? Nein. Schändet Gräber? Nein. Also dann wäre aber auch was gebacken hier, wenn ich das jetzt gehört hätte. Nee, also so also extrem nicht. Ihr seid ganz friedlich und seht diesen Friedhof so als meditativen Raum auch? Ja, schon. Okay. Nur, dass meine Freundin also tierisch extrem ist. Also, wie soll ich dir das erklären? Also die ist ein bisschen abgedreht. Also die, ich kann es nicht erklären, also die dreht mittlerweile total durch. Inwiefern? Ja, also ich weiß nicht, also sie spinnt mir ein bisschen zu viel auf dem Friedhof rum. Also seid ihr irgendwie so ein bisschen teufelskultmäßig drauf? Ja, sie ist ein bisschen mehr so in der Richtung, ich eigentlich nicht, also weniger. Mhm. Ja, sag mir mal ein Beispiel noch, weswegen du meinst, dass sie ein bisschen sehr abdreht im Moment. Ja, ich weiß nicht, schon allein dieses aufs Grab legen von oder auf Gruften, auf Steine hinlegen. Also ich finde das schon ein bisschen komisch. Also da ist deine Grenze. Du sitzt auf einer Bank und genießt die Atmosphäre. Du musst dich jetzt nicht gerade noch auf eine Grabplatte legen. Nee, also ich setze mich schon vor Gräber hin, also vor Gräber, aber nicht auf Gräber. Ah, da ist dann die Grenze. Ja, aber... Nun hast du gerade gesagt, Sex mit dem Freund auf dem Friedhof. Ja. Wo fand diese Aktion denn statt? Ich hoffe nicht auf einem Grab. Nee, auf dem Grab nicht, aber neben einem Grab. Neben einem Grab. Ja, aber mein Freund ist, muss ich dazu sagen, also der ist ganz normal, also der ist nicht irgendwie schwarz angehaucht oder so. War das für dich jetzt auch ein besonderer Thrill, das jetzt auf dem Friedhof zu machen, den Sex? Oder? Also für mich war das der absolute Kick und... Ein größerer Kick als zum Beispiel in einer ganz normalen Parkanlage das zu tun? Ja, auf jeden Fall. Warum? Warum? Ich kann es dir nicht erklären. Es ist einfach geil auf dem Friedhof. So. Eine dunkle Seite, ne? Eine wirklich dunkle Seite. Ja. Und das hat dann aber auch, ich höre das schon raus, schon immer auch mit Nacht etwas zu tun, ne? Ja, Nacht ist so mein Leben. Also tagsüber, da bin ich, ja, da kann man mich zwar ertragen, aber nachts bin ich richtig ab. Aber ich meine jetzt auch gerade Nacht, diese Verbindung Nacht und Friedhof, ne? Ja, das ist so meine Welt. Ja. Hast du Sorgen oder irgendwie so ein bisschen Angst, dass du da auch noch mehr reingezogen wirst in diesen etwas abgedrehten Kult? Nö, also durch die Freundin? Nein, Also ich kann es ja selber steuern. Ich ich kenne ja viele Leute aus diesen Kreisen. Mhm. Und ja, viele sind auch so ein bisschen nekrophil veranlagt. Also das ist schon extrem. Das ist nicht deine Welt. Nee, das also ist nicht dein Ding. Mhm. Also da habe ich schon lieber was Lebendiges neben mir. Also, das ist, also ich gehe gerne auch in Leichenschauhäusern. Also da muss ich auch sagen, also damals habe ich mir öfters... bin ich ins Leichenschauhaus reingegangen und habe mir die ganzen Kabinen geöffnet. Mhm. Also besser gesagt, das sind Vorhänge mit Glaskabinen. Mhm. Und da kannst du draufdrücken und dann kannst du dir die Toten angucken. Mhm. Dann setzt du dich hin und beobachtest. Jetzt will ich mal was sagen. Ich ahne ja schon wieder, was in vielen Leuten vorgeht. Ich glaube, dass natürlich viele Leute jetzt denken, das darf man nicht machen. Das verletzt die Würde des Toten und es verletzt auch die würdevolle Atmosphäre eines Friedhofs. So etwas zu tun, was du gerade gemacht hast, was du gerade erzählt hast. Und wenn man selbst beispielsweise einen Angehörigen da liegen hätte in dem Leichenschauhaus, würde man sich ja nicht gerne, dass da irgendeine 19-jährige Jennifer kommt und da mal reinglotzt, ne? Naja, also... Also ich sag das jetzt nur mal so. Andererseits muss ich dir gestehen, dass ich, als ich so in deinem Alter war wie du, genauso drauf war. Und auch das sehr interessant und spannend fand. Mhm. Und das halt so als Phase damals auch mit durchgelebt habe. Und du machst ja nichts wirklich Schlimmes eigentlich. Also ich schreie wieder auf Friedhöfen rum, ja, genau. Störe ich irgendwas, sondern ich gucke mir das einfach an, weil mich interessiert der Tod, ich bin gerne auf Friedhöfen. Mhm. Und ja, also mein Freund, der muss damit ja auch einigermaßen klarkommen. Ja, ist klar. Jennifer, ich danke, dass du angerufen hast und da auch so freimütig drüber erzählt hast. Ja. Macht ja auch nicht jeder, ne? Denke ich mal, ich hoffe mal. Ja. Wir sollten vielleicht mehr machen, aber naja, gut. Gut, vielen Dank für deinen Anruf. Alles klar, danke. Tschüss, Jennifer. Tschüss. Stefan, 27 Jahre alt. Einen wunderschönen guten Abend. Meine dunkelste Seite. Nicht meine, deine. Das ist schon klar. Ja, also meine dunkelste Seite ist, dass ich für eine 090er-Nummer arbeite. Ja, heimlich dann wahrscheinlich. Bitte? Heimlich. Nö. Nee. Nö. Ach so. Absolut nicht. Also dann ist es ja gar nicht so sehr dunkel. Ja, das hat ja mit nichts zu tun, ob ich das heimlich mache oder nicht, denke ich mal, weil in dem Job geht es halt darum, den Leuten im Prinzip ganz gefiel die Kohle aus der Tasche zu ziehen. Also du arbeitest auf einer Gay-Nummer? Nö, da rufen also auch Frauen an. Ja. Durchaus. Und warum ist, wieso würdest du sagen, das ist jetzt eine dunkle Seite, weil du die Leute da gezielt ausnehmen musst? Richtig, so sehe ich das. Also ich meine, es ist ja nicht nur so, dass die Leute dann einfach so bei uns anrufen und ich sie dann ausnehme, sondern dass ich sie dann halt erstmal von der sogenannten Partyline, die wir unter anderem haben, eben auf die teuren Nummern ziehe. Wie machst du das? Ja, indem ich denen halt sage, ja, wenn du mit mir alleine reden möchtest, dann ruf mich halt an unter der und der Nummer. Und dann bleiben die halt längere Zeit da. Und da wird es dann finanziell erst interessant. Und das sind, du bedienst dann akustisch, verbal Frauen und Männer. Richtig. Ja, und die rufen also es fängt dann an von Telefonseelsorge sozusagen, wie ich immer so schön sage, bis Hardcore-Stöhnen. Ja. Und da ist dann also alles dabei. Und je länger du jemanden an der Schrippe halten kannst, desto besser natürlich. Ja, selbstverständlich. Desto mehr Kohle springt dabei raus. Profitierst du persönlich auch davon? Ja, klar. Ja. Ich dachte jetzt, also dass du nur dein Festgehalt hast da in der Line. Aber also ich habe mein Festgehalt und je nachdem, wie viele Minuten ich halt reinhaue, da kriege ich natürlich noch einen entsprechenden Bonus dafür. Wie lang war denn dein längstes Gespräch bisher? 12 Stunden. 12 Stunden? Yep. Das ist ja Wahnsinn. War das ein Mann oder eine Frau? Das war eine Frau. Das war eine Frau. Was hast du mit dieser Frau 12 Stunden gesprochen? Also, die hat zuerst bei uns bei der Party dann angerufen. Ja. Ganz normal. Und also für den in Anführungsstrichen billigen Tarif. Und dann, meinte sie halt, sich mit mir alleine unterhalten zu wollen. Und dann habe ich gesagt, okay, unter der Nummer geht es. Ja, und dann haben wir uns dann ganz gefehlte 12 Stunden oder knapp 12 Stunden auf jeden Fall unterhalten. Über was? Über alles Mögliche. Man hat sich erstmal in Anführungsstrichen kennengelernt. Das heißt, sie hat mir viel von sich erzählt und ich habe ihr halt einiges von mir erzählt, so in dem Rahmen, in dem ich halt so einiges von mir loswerde. Boah, wie verlogen, ne? Wie verlogen. Eigentlich weniger. Natürlich. Du spiegelst da eine persönliche Atmosphäre vor, etwas Privates eigentlich, was man eigentlich nur mit sehr nahestehenden Menschen tut, sehr lange nächtens zu telefonieren. Und letztendlich hast du aber nur im Kopf Zeit schinden, Kohle ziehen. Ja, klar. Ja? Gut, ich meine, das ist der Job. Ja, klar, aber dennoch, es ist schon mies, ne? Würde ich nicht so sehen. Ja, aber du hast es gerade ja selbst gesagt, das ist die dunkle Seite, dass du den Leuten das Geld aus der Tasche holst. Ja, gut, aber ich meine, ich sehe es ja irgendwo auch so, die Leute, die anrufen, die sind irgendwo alt genug, mhm, ja, um zu entscheiden, ob sie da anrufen. Ist natürlich, ist natürlich ein Argument, ja klar. Und dann kommt noch dazu, die Tarife sind ja allgemein bekannt eigentlich durch die ganzen Aufklärungssendungen, durch die Werbung etc. Natürlich. Wer es dann noch anruft, der ist selber schuld. Sag mir noch was zu diesen 12 Stunden. Gab es dann auch Telefonsex? Da gab es dann auch mehrmals Telefonsex. Mehrfach sogar. 12 Stunden, warst du nicht völlig fertig danach? Nö. Nach 12 Stunden? Nö, ich habe mich ja geistig dabei weitergebildet. Ich habe ja dabei Kreuzworträtsel gemacht. Du hast also diese arme Frau zum Höhepunkt, hoffen wir es mal, gebracht. Mehrmals, ja. Und du saßt da in Jogginghose und hast Kreuzworträtsel. Nein, also Jogginghose nicht. Ich bin schon normal, ich trage schon normale Klamotten. Also du bist aber angezogen und du hast natürlich keinen Sex mitgemacht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Und es hat dich auch null erregt. Nö. Gar nichts, ne? Du hast, kann ich eigentlich nicht sagen, nö. Du hast Kreuzworträtsel gelöst dabei. Ja, ich habe sogar was gewonnen. Was hat denn das für die, kann man das mal so überschlagen, was der Frau das gekostet hat? Ja, rechnen wir mal 217 Mark 80 mal 12. Boah, ist das Wahnsinn. Ja gut, aber ich meine, ich sag's, wie gesagt. Du sagst, die machen das freiwillig. Irgendwo, sonst hättest du dich ja nicht gemeldet zu dem Thema, plagt dich schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen, ne? Nö, mich plagt nicht das schlechte Gewissen, aber ich habe deine erste Anruferin gehört. Mhm. Die es halt irgendwie auf reiche Männer anspringt. Mhm. Und was ich damit eigentlich mal sagen wollte, man braucht dafür nicht unbedingt die superreichen Leute. Warum hast du denn dann angerufen, wenn du das alles so locker siehst? Ich sag mal so, ich meine, es ist die dunkelste Seite zwar, aber ich meine, es ist halt ein reeller Job. Und ich meine, die dunkelste Seite muss dann nicht immer wirklich schlecht sein. Mhm. So sehe ich das. Machst du das als Hauptberuf? Momentan mache ich das als Hauptberuf, ja. Wie viel kommt im Monat rum bei dir? Also wenn ich gute Zeiten habe, plus mit meinem Festgehalt ungefähr so 5.000. 5.000 Mark. Und wie viele Stunden am Tag in der Regel, so im Durchschnitt, telefonierst du? 12 Stunden. Ja. Ist natürlich auch eine ganze Menge. Also, ne? Also ich habe nicht immer 12 Stunden Non-Stop-Gespräche natürlich. Ne? Ist klar, aber ja. Mhm. Wie lange sind die Gespräche so in der Regel? Also Minimum anderthalb Stunden. Minimum anderthalb Stunden? Mhm. Das ist ja auch lang, finde ich. Also ich sag's immer so, wenn ich nach 4 Wochen von dem entsprechenden Anrufer nichts mehr höre, weil die Telekom zugeschlagen hat, dann weiß ich halt, dass ich meinen Job gut gemacht habe. Mhm. Das heißt also, du telefonierst auch immer wieder mit Leuten, also nicht nur einmal, sondern es kommen dann, die melden sich ja auch kontinuierlich bei dir. Ganz genau, das ist ja so wie bei dir, du hast ja auch so den einen oder anderen, der mal öfter anruft, beziehungsweise auch mal öfter durchkommt. Erzähl uns doch mal so ein paar Tricks, wie du die Leute bei der Stange hältst, wie du immer wieder versuchst, das Gespräch zu vertiefen. Wie hast du da so ein paar Sachen auf dem Schirm, die du mal kurz erklären kannst? Ja gut, ich meine, das ist halt Standardprogramm, wenn ich dann erstmal so, wenn dann jetzt jemand zum Beispiel wiederholt anruft, dass ich dann halt mal frage, wie es geht und wie es den Kindern geht und so weiter, weil viele von den Mädels gerade haben, die sind halt noch ziemlich jung und haben Kinder. Mhm. Und dann geht man halt auf die Familiengeschichte ein und dann geht man halt noch näher drauf ein und so weiter. Fragt halt alles Mögliche, was man da halt eben so fragen kann. Also die ganze emotionale Schiene fährst du? Ja, natürlich. Und natürlich im Hinterkopf hast du immer, weil ich mir vorstellen könnte, dass das der Hauptmotivationsgrund ist, auch immer diese Sexgeschichten, ne? Dass du, ganz genau. Nein, ich habe das gar nicht mal so im Hintergrund, das ist es ja gerade. Mhm. Ich meine, die Leute, die rufen dann zwar auf den extrem billigen, in Anführungsstrichen, Tarifen an, aber der Telefonsex ergibt sich meistens erst so am Rande. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ein Unterschied ist noch zwischen Männern und Frauen. Dass, wenn dich Männer anrufen, dass die eher auf Telefonsex aus sind als Frauen. Stimmt das? Ich frage. Das ist gar nicht mal so pauschal zu sagen. Also ich würde mal sagen, das sind 25% der Männer, die anrufen. Mhm. Also der Gay-Männer, die anrufen. Mhm. Die dann halt direkt Telefonsex wollen. Ja. Bist du selbst schwul, hetero, bisexuell? Ich bin heterosexuell. Hetero, bisexuell. Ja. Ich sag immer so schön, im richtigen Leben bin ich hetero und im Berufsleben bin ich berufsbisexuell. Ach so. Also wenn du im richtigen Leben... Oh, jetzt ruft jemand an. Ja, genau. Das heißt, wir müssen das Gespräch abbrechen. Nö, das ist kein Problem, da kommt eine Kollegin. Ja, ich wollte eigentlich auch nur noch fragen, wie du das denn hinkriegst, wenn du eigentlich heterosexuell bist, dann die Jungs in so richtig geile, schwule Fantasien zu verstricken. Ach, ich sag mal so, man lernt mit der Zeit nicht aus, ne? Mhm. Also das ist letztendlich Schauspielerei dann auch, ne? Das ist eine Rolle, in der du bist, ne? Eben, also ich sag's ja immer wieder, den Job, den ich mache, das ist die beste Schauspielschule, die es gibt. Das glaube ich, ja. Wie viele Jahre machst du das jetzt schon? Bitte? Wie viele Jahre machst du das schon? Ich mach das seit Mitte Januar erst. Seit Mitte Januar erst? Was hast du vorher gemacht? Ich habe ganz normal meine Lehre gemacht, als Landeskaufmann gelernt. Ja. Hab dann auch einige Jahre in dem Job gearbeitet und hab dann noch als Lagerist gearbeitet. Mhm. Ja, und dann bin ich halt mal so durch Zufall an den Job gekommen. Mhm. Und seitdem mache ich das. Mhm. Jetzt möchte ich zum Schluss mal fragen, du machst das also nicht von zu Hause aus, sondern du bist in einem Büro, in einer Agentur, oder wie? Ganz genau. Aber ich mache das zusätzlich auch noch von zu Hause aus. Mhm. Ja. wenn dann meine Fans in Anführungsstrichen anrufen. Also es wird sich bestimmt der eine oder andere jetzt an deine Stimme erinnern, wenn du gleich rangehst. Vielleicht wird dich auch jemand wiedererkennen. Ah, ich habe dich gerade bei Domian gehört. Nennst du dich auch Stefan auf der Line? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Das wirst du euch jetzt nicht verraten, ne? Wie du dich erinnerst. Natürlich nicht. Das wäre dann quasi mein Todesurteil. Ja, Stefan, also das war deine dunkle Seite. Oder zumindest so konnten wir es reinpacken in das Thema. Ja. Ich danke für deinen Anruf. Ich danke dir auch. Macht die Leute heiß und viel Erfolg weiterhin. Die Leute machen es freiwillig, das ist natürlich wirklich ein Argument. Okay. Okay. Tschüss, Stefan. Ciao. Tschüss. Jetzt fällt mir gerade heiß ein, dass es fehlt etwas. Ist es euch aufgefallen? Alle Stammzuschauer werden jetzt sicher völlig nervös vor dem Fernseher sitzen und denken, da stimmt was nicht, wir können uns gar nicht konzentrieren. Das Geweih ist da, der weiße Hirsch ist auch da, die Nummer ist da, mein Pult ist auch hier. Aber etwas fehlt. Was fehlt? Ha! Mein kleiner Hirsch. Mein ganz kleiner Hirsch, den mir irgendjemand mal netterweise geschenkt hat und zugeschickt hat, der muss immer hier stehen. Das ist der Glücksbringer. Das ist ein Glücksbringer. Wir hoffen, dass er sehr viel Glück bringt. Stefanie ist dran und die ist 19 Jahre alt. Hi. Ja, hallo. Hallo. Stefanie. Meine dunkle Seite ist, ich mache auch Telefonsexide-Anrufe vorher. Mensch, wie seid ihr alle drauf? Du ja, machst ich auch? Bin da durch Zufall drauf gekommen. Ja. Ja, und jetzt mache ich das ungefähr seit einem halben Jahr. Telefonsex auch so in der Agentur wie Stefanie? Nee, von zu Hause aus. Von zu Hause aus. Wie bist du drauf gekommen? Das stand bei uns im Stadtspiegel, ob man Lust an Telefonieren hat von zu Hause. Sowas steht im Stadtspiegel? Ja, sowas steht im Stadtspiegel. Das ist doch eine ganz seriöse Zeitung, ne? Ja. Denke ich mal, ich kenne sie nicht, aber ich... Nee, das stand dann halt da drin und ja, und zwar, wie mache ich das? Ja, aber du sagst schon, das ist eine dunkle Seite. Ja, weil das weiß nur mein Freund, mit dem ich auch zusammen wohne und eine Freundin, und das wissen nicht viele, weil andere denken, ich arbeite als Telefonistin im großen Callcenter. Ach so. Was weil das ist auch nicht so alltäglich, jetzt Telefonsex halt zu machen. Ja, dein Freund weiß das, mit dem du zusammen wohnst? Ja, der weiß das. Und du machst das von zu Hause aus? Ich mache das von zu Hause aus, ja. Was sagt denn dein Freund dazu, wenn du da stöhnend auf dem Sofa liegst? Der saß auch schon öfters dabei, wie ich das gemacht habe. Der weiß, das ist kein Problem. Der weiß, dass das nur am Telefon ist und... Der hat keine Probleme damit, keine Eifersucht. Ich hatte mal, das erzähle ich immer wieder gerne, ich hatte mal eine Telefonsexerin hier an der Strippe, die erzählte genau das, was du gerade berichtet hast, dass sie das zusammen mit ihrem Freund macht und der Freund dann auch heiß wird dabei. Das ist aber nicht bei dir der Fall. Nee, nein. Absolut nicht. Und du wirst dabei auch nicht heiß? Nee. Nein, aber du kannst es mittlerweile ganz gut? Ja. Ja? War es nicht schwierig am Anfang? Doch, am Anfang war es schon schwierig, weil das war für mich ein Sprung ins kalte Wasser, noch nie gemacht. Mhm. Nach zwei, drei Gesprächen hatte ich das aber dann gut drin. Ist es nicht fürchterlich? Beim ersten Mal, erinnerst du dich an dein erstes Mal? Ja, das war ganz grausam. Ich hatte jetzt... Mein Freund war schon im Bett, ich hatte nachts und saß ich dann hier und das Telefon klingelte und ich ganz aufgeregt und weiß ich nicht und voll furchtbar war das. Und dann rumgestottert und irgendwie nach 10 Minuten hatte ich das dann erst, das Gespräch so einigermaßen im Griff. Und hat der Anrufer das gemerkt, dass da mit dir was nicht stimmt? Dass nee, du noch Gott sei Dank nicht. Und hatte der, ich hoffe mal, ganz normale Wünsche? Du musstest also keine irgendwelche perversen Sachen da in ihm vorspielen? Nee. Was sind das für Menschen, die dich anrufen? Das sind ganz unterschiedliche Menschen, von 18 Jahren angefangen bis 60. Männer aber alles, ne? Ja, nur Männer. Ja. Was, was alles unterschiedliche, ganz unterschiedliche Kategorien. Mhm. Es kommt nicht nur Telefonsex vor, also es kommt auch nur normale Gespräche vor halt. Das ist schon sehr oft vorgekommen. Es kommen auch sehr extreme Gespräche vor. Was ist denn das Extremste gewesen, was du bisher in deiner... Das Extremste war, da hatte ich einen Mann dran, der wollte, dass ich ihn auspeitsche, ihn Flaschen sonst wohin schiebe und weiß ich nicht. Das ging dann über eine Stunde. Und das machst du dann auch? Ja, das habe ich gemacht, aber das mache ich nicht nochmal, weil das Gespräch hat mich dann doch schon ein bisschen mitgenommen, weil das war schon ein bisschen sehr krass. Mhm. Und ja, es sind wirklich alle möglichen Arten von Gesprächen dabei. Aber kann man sagen, dass in der Regel die Leute auch relativ normal sind und die diese 0815-Sexnummern gerne haben wollen in der Fantasie? Ja. Ja, das schon. Das kann man schon so sehen, ja. Was hast du vorher gemacht? Du bist 19 Jahre alt? Vorher hatte ich Schule gemacht, ja, und dann halt war ich halt arbeitslos zu dem Zeitpunkt. Ja, und also keine Ausbildung? Nee, leider nicht. Mhm. Solltest du vielleicht dann doch mal machen, noch auch, ne? Ja, habe ich vorgehabt. Und ist das jetzt erstmal beiseite geschoben? Das habe ich jetzt erstmal beiseite geschoben, weil die Ausbildung, die ich machen will, da fehlt mir noch mein Abschluss zu und dann muss ich halt... Will ich jetzt, habe ich mich jetzt auch zur Schule angemeldet und dann nebenbei halt noch zur Schule will ich dann auch noch. Achso, okay. Also du, da laufen parallel jetzt auch neben der Telefonsexgeschichte laufen andere Sachen. Genau. Was möchtest du gerne machen? Was ist dein Wunsch? Altenpflegerin. Altenpflegerin. Ja. Also für dich ist das eine Zwischenlösung hier. Ja, ne? Auf jeden Fall. Was kostet denn, wenn ich mich jetzt eine Stunde, nehmen wir mal auch an, eine Stunde mit dir unterhalten würde wollen? Was müsste ich da bezahlen? Oh, das weiß ich gar nicht so genau. Ich weiß zwar, was diese Nummer kostet. Die kostet 3,63 Mark. Pro Minute? Pro Minute. Viel ist das, ne? Ja. Mhm. Und von diesen 3,63 Mark bekomme ich pro Minute 70 Pfennig. Ja. Wie viel verdienst du im Monat? Im Monat sind das 1,5, 1,6. Das ist ja nicht viel. Also Stefan hat ja nun viel mehr Kohle, ne? Was er gerade erzählt hat. Ja, ich habe das mitbekommen. Das waren 5.000 Mark, sagt er, ne? Ja, aber Gibt es etwas, wo du sagen würdest, du hast gerade schon so eine Andeutung gemacht mit dem Auspeitschen, ne? Und so, wo du sofort auflegen würdest und sagst, nee, mache ich nicht. Wenn einer mir ankommen würde, irgendwie was mit Kindern oder mit Tieren, dann würde ich sagen, nee, ist nicht. Also, ich denke und habe das so verstanden, dass das eine vorübergehend dunkle Seite bei dir ist. Genau. Ne? Und irgendwann wirst du in den sehr ehrenwerten Job der Altenpflegerin hoffentlich einsteigen können und gute Arbeit leisten. Ja. Danke für deinen Anruf. Ja, okay. Stefanie, tschüss. Tschüss. So, 1.36 Uhr und was machen wir jetzt? Jetzt machen wir eine kleine Pause. Uhr, 13 Sekunden. Radio 1 Live ist hier und das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema Meine dunkelste Seite. Und ich fordere euch jetzt auf, ganz tief in euch hineinzuschauen und mit ehrlichem Blick diese dunkle Seite ins Visier zu nehmen. Und vielleicht, wenn ihr Lust habt, mich anzurufen und mir davon zu erzählen, was ist eure dunkelste Seite? Was ist etwas in euch oder vielleicht eine Eigenschaft, eine Charaktereigenschaft, für die ihr euch schämt, die ihr gerne ablegen möchtet, über die ihr eigentlich noch nie erzählt habt, von der auch kaum jemand etwas weiß. Meine dunkelste Seite. Thema heute bei uns 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Harald, 33. Ja, richtig. Du heißt nicht Schmidt mit Nachname. Nein, ich heiße nicht Schmidt, aber bin manchmal genauso zynisch. Das ist schön, das freut mich. Dann werden wir beide uns gut verstehen. Ja, mal sehen. Deine dunkle Seite. Ja, ich bin Fußfetischist. Ja. Frauenfüße. Frauenfüße, ja. Was jetzt gerade im Moment natürlich besonders schwierig für mich ist. Warum? Bei den Temperaturen, weil man jede Menge davon sieht. Und du wirst völlig wibbelig, ne? Du kannst gar nicht durch die Straßen gehen. Richtig. Du robbst schon über die Bürgersteige. Es ist und hechelst. Naja, ich habe keine raushängende Zunge, aber es ist so, dass das bis hin zum Schwindelgefühl auch geht. Du Arme. Und vor einigen Wochen habe ich also was getan, was ich bis dahin noch nie gemacht habe. Ich habe bei einer 16-Jährigen zu Hause angerufen und behauptet, ich würde eine Umfrage für eine Krankenkasse machen zum Thema Gesundheit der Füße. Und habe dann so gefragt nach Schuhgröße und Gewohnheiten, ob sie barfuß läuft und habe dann auch nach dem Geruch gefragt und auch nach dem Geschmack der Füße und die hat das auch alles so gemacht. Ich merkte, wie sie den Hörer auch hinlegte und dann wohl offensichtlich an ihren Füßen gerochen hat und so. Und du, Schwein, hast dabei onaniert? Nein, das habe ich dann erst hinterher gemacht. Mhm. Also schon eine krass pervers, ne? Finde ich. Ja. Also generell denke ich, glaube ich, finde ich, ist es okay, wenn man solche Leidenschaften hat. Aber das ist schon ein Schritt, der dir aber selbst, glaube ich, auch ein bisschen Angst macht, ne? Du hast ich habe dann auch selber Angst davor bekommen hinterher. Mhm. Und habe auch gedacht, was habe ich da eigentlich gemacht? Mhm. Und Das arme Mädchen. Es war eine regelrechte Manipulation dieses Mädchens. Mhm. Aber du hast hoffentlich dann keinen weiteren Kontakt gesucht. Nein. Ich habe auch die Nummer dann weggeworfen. Wie hast du die Nummer überhaupt rausgekriegt? Über den Videotext. Und zwar Videotext auf, ja, ich nenne den... Nee, sag mal jetzt nicht, wie hast du dieses Mädchen überhaupt wahrgenommen zum ersten Mal? Ich habe sie nie gesehen. Ach so, über Videotext irgendwie. Ja, keine Einzelheiten, dann wollen wir keine Nachahmer hier animieren. Du bist 33 Jahre alt. Ja. Das ist ja schon ein etwas gestandenes Alter. Mhm. Wie lange weißt du ob dieser Obsession in dir? Also das erste so gespürt habe ich ungefähr mit 12, 13. Konnte das aber nicht einordnen. Mhm. Und ich habe auch sonst unter Depressionen zu leiden und Ängsten und so. Und wie hast du das denn damals damit 12 gespürt? Das muss ja irgendein Schlüsselerlebnis gehabt haben. Ja, es war eine Nachbarin. Eine Nachbarin, die ich vom Fenster aus beobachtet habe, wie sie sich gesonnt hat. Ja, und da hast du die Füße gesehen und hast gemerkt, dass sie das irgendwie gefällt. Ja, genau, ganz genau. Und dann, wie hat sich das dann gesteigert? Das hat sich, ja, gesteigert, wie soll ich das sagen? Ich bin sowieso immer dann sehr vereinsamt später, auch dann im Berufsleben und so. Mhm. Aber habe das immer auch gemerkt bei Kollegen, mit denen ich Umgang hatte und so. Nun bin ich sowieso generell äußerst schüchtern. Mhm. Und fokussiert sich denn deine sexuellen Ambitionen ausschließlich auf die Füße? Nein, inzwischen nicht mehr. Also du kannst auch mit einer Frau, ich sag mal, normalen Sex haben, ja, ohne jetzt die große Fußorgie damit einzubeziehen. Nein, also es gehört schon irgendwie dazu. Ganz ohne geht's nicht. Mhm. Wie sind denn deine Erfahrungen bisher? Wie haben die Frauen darauf reagiert? Ich bin noch nie in einer festen Partnerschaft gewesen. Noch nie in einer festen Partnerschaft gewesen? Wie kommt das? Was hast du für eine Idee oder für eine Erklärung? Ja, ich habe ja jetzt einige Therapien gemacht und es ist einfach eine Urangst bei mir vor Frauen generell, was mit meiner Kindheit und Erziehung zu tun hat, weil meine Mutter einfach sehr dominant ist. Mhm. Also es hat einen komplizierten biografischen Hintergrund. Ja, richtig. Aber du hast natürlich sexuelle Erlebnisse mit Frauen gehabt. Ja. Wie haben die denn dann reagiert? Also wenn es auch keine feste Beziehung war, wenn du denen gleich an die Füße gegangen bist? Oder also bei einer Frau habe ich mich erst nach Jahren getraut, ihr überhaupt zu sagen, dass ich sie mag. Mhm. Und dann habe ich mich auch offenbart, was mit den Fetischismus angeht. Mhm. Und der Kontakt ist dann abgerissen. Später nochmal habe ich Kontakt zu ihr gefunden und da stellte sich raus, dass, was ich nicht gewusst habe, aber naja, sie war halt lesbisch und da wäre sowieso nie was draus geworden. Also du hast auch keine so One-Night-Stands oder gibt's bei dir nicht? Also bisher habe ich Sex nur gegen Geld gehabt. Ach so. Und gut, dann kannst du es dir da ja dann kaufen, ne? Das ist dann ja kein Problem. Ja, das habe ich aber bisher auch nur ein paar Mal gemacht, weil ich will, also es befriedigt mich letztlich nicht. Ich möchte eine feste Partnerin haben, wo ich das mit einbeziehen kann. Mhm. Also generell, Harald, stehst du da nun wirklich nicht alleine? Das weiß ich inzwischen. Es gibt unglaublich viele Leute, die da Spaß dran haben. Das weiß ich auch. Es gibt auch sehr viele Frauen, die da Spaß haben. Das ist einfach jetzt so ein Glücksfall, dass du eine Frau finden musst, die da auch mitmacht oder sich zumindest passiv das gefallen lässt und das auch genießen kann. Also ich bin in einer Verhaltenstherapie und in einer Selbsthilfegruppe, die mir schon geholfen hat, viele Ängste abzubauen. Mhm. Also ich merke schon, da steckt schon noch ein großes, komplexes psychologisches Problem bei dir dahinter. Richtig. Aber du machst was. Du bist in Therapien, du bist in Selbsthilfegruppe und du arbeitest an dir. Ja, ja. Dann kann ich dir nur wünschen, dass das Erfolg bald bringt. Also ich will nur jeden davor warnen, sich auf so eine Schiene zu begeben, denn ich sehe das auch als eine kranke Schiene an, Sex zu haben, da so jemanden anonym anzurufen. Das sehe ich allerdings auch und ich hoffe, dass das auch dann jetzt bei dem einen Mal bleibt. Ich mache das jetzt nicht mehr. Ne? Mhm. Eine tolle Frau wünsche ich dir. Ja, ich habe schon eine im Auge. Du hast eine im Auge schon? Ja, ich habe ihr auch schon gestanden, dass ich sie sehr mag. Und was hat sie gesagt? Sie mag mich auch. Ja, ist doch wunderbar. Wo hast du sie kennengelernt? In der Selbsthilfe. In der Selbsthilfe, na toll. Also, es bahnt sich da was an. Ich hoffe es, ja. Ich wünsche dir Glück. Wir wünschen dir alle Glück. Okay, danke. Tschüss, Harald. Tschüss. Uwe, 30 Jahre alt. Hi. Ja, hallo. Uwe. Ja. Deine dunkle Seite. Ja, also, ich habe mal eine Bekannte gehabt, der habe ich halt das Sparbuch geplündert. Also ich hab's plündern lassen. Ich bin also nicht selber im Sparbuch zur Bank gerannt, weil ich es gefunden habe. Es hat sich halt so ergeben. Ich war mit der aus einer Notsituation zusammengekommen. Also ich hatte einen Autounfall. War damals noch bei der Bundeswehr, aber schon aufs Sonderurlaub und der Wegfall der gelben Sachbezüge. Also durfte auch nicht mehr dort wohnen, weil ich Kriegsdienstverweiger war. Und keine komplizierten Einleitungen? Nee, gut, okay. Auf jeden Fall, ich muss fragen, war das eine Beziehung oder einfach nur eine gute Freundin, eine gute Bekannte? Nee, es war schon eine Beziehung. War eine Beziehung. Also, Ich habe dort gewohnt, über 4 Wochen hinweg. Wie bist du denn überhaupt an dieses Sparbuch gekommen? Ich habe aus Langeweile, weil wie gesagt, ich hatte ja nichts zu tun, habe ich mal in der Wohnung rumgestöbert. Jetzt halt nicht auf der Suche nach einem Sparbuch oder Bargeld, einfach nur so halt. Was auch schon mies ist, ne? Man stöbert nicht in fremden Wohnungen rum. Gut, fremde Wohnung kann ich ja nicht sagen. Nee, man stöbert auch nicht in der Wohnung des Freundes oder der Freundin, einfach so rum. Jo, gut, okay. Okay, du hast es gemacht. Insofern, jo, ich habe es halt gemacht und bin da auf das Sparbuch gestoßen. Hatte halt, wie gesagt, kein Geld, das Auto war kaputt und da hat es halt eigentlich angefangen. Du bist auf das Sparbuch gestoßen. Wo hatte sie es denn versteckt? Unterlagen, also... So zwischen... ja, im Schrank drin. Wie viel war drauf? 15.000. 15.000 Mark, Stange Geld. Ja. So, was ist jetzt geschehen mit dem Sparbuch? Im Sparbuch an sich nichts. Ich habe sie halt darauf angesprochen, ob sie mal Geld liehen könnte, ohne darauf hinzuweisen, dass ich halt das Geld überhaupt hat. Und sie hat halt bereitwillig zugesagt. Halt, ich musste mir halt nochmal ein Auto kaufen und da hat man halt 5.000 Mark gegeben. Und ach, du hast quasi sie selbst ihr eigenes Sparbuch plündern lassen? Ja, so kann man das sehen. Du hast vorher reingeguckt, du wusstest, dass da 15.000 Mark drauf sind und hast sie dann bequatscht. Also du hast das Sparbuch nicht genommen und bist selbst zur Bank gegangen, hast dem Mädchen das aus der Tasche gezogen. So, ja. Die gesamte Summe von bis 15.000 Mark? Mhm. Ja, ehrlich? Ja. Und dann, ab dafür, hast du die Frau verlassen? Nee, das ging halt noch eine Zeit lang so. Kamen auch jede Menge Drogenexzesse dazwischen. Also ich wusste 3 Wochen wirklich nichts mehr, was gelaufen ist. Weil hatte irgendwelche Psychopharmaka zu Hause etc. Und 3 Wochen nur auf dem Trip mit wie gesagt, Pharmazeutika und Haschisch, Marihuana, also keine harten Drogen. Und nachts rumgefahren, tagsüber geschlafen, abends fortgegangen, also alleine wohl bemerkt, sie war dann zu Hause. Wofür hast du denn hauptsächlich diese 15.000 Mark ausgegeben? Ich weiß es nicht mehr. Also ich habe jede Menge Shit gehabt. Ich hatte, bin zocken gegangen. Mit dem Auto, das stimmte gar nicht. Doch. Das stimmte auch. Also ja, das waren 15. Ich hab ein Auto gekauft. Das waren 5.000 Mark. Wären ja diese Touren gar nicht möglich gewesen. Und den Rest, also 5.000 Mark fürs Auto und den Rest verbraten irgendwie. Ja, richtig. Hast du's, wie lange liegt das zurück jetzt? Oh je, das ist schon, also 10 Jahre. 10 Jahre. Hast du denn irgendwann das wieder gut gemacht? Nee. Hast du, deswegen ist es halt die dunkle Seite. Hast du heute noch Kontakt mit der Frau? Nee. Ich bin jetzt auch verheiratet, hab Kinder. Aber das schlechte Gewissen plagt dich, ne? Weil halt doch, also ich muss sagen, ich habe jetzt selber gut 40.000 Mark Schulden. Und ich weiß halt, wie es ist, wenn man kein Geld hat. Und insofern sage ich, okay, ja. Aber du hättest also jetzt gar keine Chance, selbst wenn du würdest wollen, der Frau das nachträglich zurückzuzahlen. Nee. Weißt du auch noch, wo die wohnt? Bitte? Weißt du noch, wo die wohnt? Ich weiß nicht, ob sie noch da wohnt, wo sie damals gewohnt hat. Wie gesagt, halt seit dem Zeitpunkt keinen Kontakt mehr zu der Frau. Das war eine Beziehung gegenüber 2 Monate. Und dunkle Seite? Eine dunkle Seite, ein dunkles Erlebnis, eine dunkle Verhaltensweise. Auf jeden Fall. Also wenn man sowas macht, ich meine, es kann ja alles mal im Leben passieren, dass man sowas macht, dann sollte man es auch wieder gut machen. Ne? Ja gut, aber es gibt halt doch einige Dinge, die sage ich mal, die kann man so leicht oder so einfach nicht mehr gut machen. 15.000 Mark hättest du innerhalb von 10 Jahren gut machen können, sage ich jetzt mal. Aber da ich halt doch noch diese anderen Verpflichtungen habe und halt keine Arbeit habe zurzeit, ist das doch... Für dich sehr schwierig zur Zeit. Richtig. Danke für deinen Anruf, Uwe. Ja, noch ein super Sendung. Danke. Das erste Mal, dass ich durchgekommen bin. Ja. Leider zu diesem Thema. Ja, schade. Ich hätte noch 1000 andere. Das glaube ich dir. Tschüss, Uwe. Okay, tschüss. Wenn ihr auch mit mir reden wollt, 0800 567 8111 zum Thema meine dunkelste Seite. Jetzt bitte ich die Regie mal nochmal den Verbindungsknopf zu drücken, weil nämlich alles blockiert ist. Ja, okay. Es geht weiter mit Bruno. Und Bruno ist 37 Jahre alt. Hallo. Ja, Hallöchen. Ja, Hallöchen. ich bin Bruno, 37, ja. Schwul. Und Ledermeister. Und das hört sich schön. Ich bin Bruno, 37, schwul und Ledermeister. Ist das so etwas wie ein Bäckermeister, oder? Nein. Nein, diese Beschreibung ist ganz einfach, die habe ich so übernommen aus meiner Selbsthilfegruppe, muss ich ganz ehrlich sagen. Selbsthilfegruppe klingt nach Komplikationen. Alkoholiker. Ach so, okay. Und von daher... Ja, das sagen die anonymen Alkoholiker, fangen die Gespräche ganz immer genau so an. So. Ja, genau. Ganz genau so. Ja. Und ich muss sagen, irgendwo, als ich mal so anfing, meine Probleme zu analysieren, habe ich dann auch mal diesen Spruch so aufgebaut, Bruno, schwul, und dann ging es weiter. Ist wunderbar. Also man hat direkt alle Informationen, die man braucht. Eben. Jetzt lass uns über deine dunkle Seite ist, mutmaße ich jetzt mal, der Ledermeister. Das ist der Ledermeister, ganz genau, weil den nimmt mir keiner ab. Nun sind wir alle brave Leute, die hier abends sprechen und zuhören, das Publikum draußen, und alle sitzen jetzt vor den Geräten und fragen sich, Ledermeister, hab ich noch nie in meinem Leben gehört. Was ist ein Ledermeister, Bruno? Was ist ein Ledermeister? Ja, ich würde mal so sagen, ein dominanter Mann, der eigentlich gewisse Männer erzieht. Aha. Und zwar in Leder. Wie Leder, Uniform, Stiefel, das ist mein Fetisch. Ja. Ich habe im Haus meiner Eltern einen eigenen Keller. Und lebe in diesem Hause. Die Eltern auch noch? Die Eltern auch noch. Sie wohnen zwischen mir und meinem Keller. Ja. Wie alt sind deine Eltern? Mutter 57, Vater 63. Ja. Also, und die wissen von deinen Ambitionen, von deinem Keller? Sie wissen es, sie ignorieren es. Ja. Und das ist also auch das Problem, wo ich also diese Alkoholschwierigkeiten raus hatte. Erzähl mir doch mal. Einfach ganz heraus das Leben. Ne? Erzähl mir doch mal, wie dieser Keller eingerichtet ist. Der ist eigentlich... Ich erzähle es ganz harmlos. Harmlos nicht, dass wir schlecht träumen, ne? Der ist eigentlich ganz spartanisch angerichtet. Also es ist auch kein riesiger Keller. Hm. Ich habe ein Andreaskreuz fest und ich habe mehrere Haken und Ösen. Andreaskreuz ist, wo man so alle Viere von sich streckt und festgenommen Das kann, ist ne? Das Kreuz, was wir vor den Bahnschranken sehen. Genau. Wo, wo man also die Hände nach oben hält und die Füße unten und so ein bisschen alles spreizt. Mhm, ne? Genau. Und da werden dann in deinem Keller junge Männer angebunden wahrscheinlich. Ja. Oder auch ältere Männer, wie auch immer. Nee, jüngere. Jüngere, ne? Ja. Und dann habe ich also noch Ecken und Ösen, wo ich also irgendwas anmachen kann. Ich habe also auch noch Slingen, ich habe Strafschaukel und alles sowas. Mir alles selbst erbaut, weil das, was man kaufen kann, ist nicht das Wahre. Da habe ich schon meine eigenen Fantasien und habe die also so reingebaut. So, nun sagst du, dass du junge Männer erziehst. Ja. Erste Frage, wie kommst du an die jungen Männer dran? Zeitungsanzeigen. Dann melden die sich bei dir und sagen, hier Bruno, ich bin ein junger Mann, möchte von dir erzogen werden, wir machen einen Termin. Ja. So, ne? Und dann kommen die irgendwann in dein elterliches Haus und dann geht ihr in den Keller. Ganz genau. Wie sehen denn so diese Erziehungsmaßnahmen in der Regel aus? Das geht also ganz einfach von der Überprüfung der Kleiderordnung los bis zur Leibesvisitation und dann eben die diversen Spielchen, die also schon vorher in Briefen detailliert festgelegt. Ach so, also ihr legt genau fest, was dann passiert. Also gerade die SM-Szene, muss ich mal ganz so sagen, das ist eine Vertrauensbasis. Ich weiß. Das heißt also, es muss also wirklich niedergelegt sein oder zumindest abgesprochen sein, was läuft. Denn sonst kann ja kein Gefühl überkommen und wenn kein Gefühl überkommt, dann kann man kein Spiel machen. Soweit ich weiß und ich informiert worden bin aus dieser Szenerie, da passiert überhaupt gar nichts, was der andere nicht will, ne? Eben. Ne, so ist die Regel. Das muss sein. Nur eben das Problem ist, dass wenn die Nachbarn solche Leute sehen, die also in das Haus reinkommen, ach Gott, ein Skinhead überhaupt, was gehört da überhaupt dazu? Ja. Ne, heben die jetzt gleich die Hände und machen einen Feitstand. Ich muss dich noch was fragen, bevor wir auf die Nachbarn zu sprechen kommen. Ist es dann auch so, dass du, das gehört unter anderem dann vielleicht auch zu dem Programm, wenn es gewünscht wird, dass du die jungen Männer auch schlägst, ne? Das gehört auch, dazu, ne? Das ist für dich sexuell erregend? Das ist ein, sage ich mal so, ein anderes Ventil dafür, für den Druck, den ich irgendwo bekomme. Mhm. Lebst also, du denn, da, ja, hat das bei dir dann nicht immer was mit Sexualität in dem Moment zu tun? Anders gefragt, hast du einen Stehen dabei? Ich habe sehr schwerlich einen Stehen, weil ich aufgrund dieser ganzen Situation auch mit der Familie und sowas schon ein schweres Problem mit der Sexualität habe. Das heißt also, ohne Hilfsmittel läuft relativ wenig und ich muss sagen, also ich bin den Herstellern dieser kleinen blauen Pilzchen mittlerweile sehr verbunden. Mit wem hast du denn dann Sex? Bestimmt nicht mit den jungen Männern, die du erziehst, oder doch? Doch. Genau mit denen. Also du befiehlst denen, dass sie das und das mit dir machen sollen? Ganz genau. Ah, ja. Ich befehle denen quasi das, was wir vorher brieflich irgendwo niedergelegt haben. Also es kann dann durchaus sein, weil ich habe auch schon mit Dominas geredet, die haben zu mir gesagt, da passiert da überhaupt gar nichts, da kommt niemand an meinen Körper ran. Aber das ist dann bei dir oder bei euch anders? Bei Dominas ist das ja dieses diese geschäftliche Basis. Bei mir ist es ja die private Basis. Also es kann durchaus sein, dass nach so einer Session, einer Orgie, ihr beide auch dann einen Orgasmus hattet, ne? Das sollte eigentlich so sein. Denn das Gefühl ist ja auch irgendwo da. Na klar. Jetzt hast du gerade schon so alles kurz angesprochen mit den Nachbarn. Und unser Thema heißt ja meine dunkelste Seite. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, wenn du nicht gerade in New York wohnst oder in Berlin oder mitten in Köln, dass da viel getuschelt und gemunkelt wird, ne? Also ich wohne in Recklinghausen. Das ist ein Städtchen mit 127.000 Einwohnern. Und die Nachbarn haben also einen Blick auf unseren Eingang. Das heißt also, wie sagt man so schön, Gott sieht alles, Nachbarn sehen mehr. Und das ist also genau so. Gibt es da so richtig Nachbarschaftsmobbing? Schwerlich, weil das Haus neben uns gehört uns. Ach so. Also von daher werden die sich ein bisschen hüten. Ich könnte mir aber auch schon vorstellen, dass es für deine Eltern, dein Vater ist ja auch schon ein bisschen älterer Jahrgang, schon sehr schwierig ist, damit klarzukommen. Es war ein sehr großes Problem, muss ich dazu sagen. Allerdings war das Alkoholproblem noch größer. Und nachdem ich mich also irgendwann mal ins Flugzeug gesetzt habe und gesagt habe, also tschüss und ihr seht mich nie wieder, und ich dann doch reumütig zurückgekommen bin, habe ich dann zum Beispiel den Keller bekommen. Und dann hat man das eine und das andere dann doch ein bisschen relativieren können. Warum meinst du denn überhaupt, dass das eine dunkle Seite bei dir ist? Die dunkle Seite sage ich ganz einfach deshalb, weil ich also eigentlich mehr auf Beziehung stehe. Ah ja, und du hast keine Beziehung im Moment. Und ich habe keine Beziehung. Hattest du denn? Die einzige Beziehung, die ich hatte, die hat mir vor 8 Jahren meine Mutter kaputt gemacht. Weil sie also, ich bin ja nun auch irgendwo erzogen und ich bin auch so ein bisschen erzogen, aufs Geld zu achten. Und der junge Mann war damals Student und er hat also über seinen Lebenswandel hinweg gelebt. Ach so. Aber das ist halt eine Beziehung, der ich auch heute noch nachtraue. Ich habe in dieser Sendung oft gehört, dass Leute, die devot sind im Leben, also im Arbeitsleben beispielsweise, sehr dominante Stellungen haben, sehr viel entscheiden müssen und ihren Mann stehen müssen. Kann ich nur voll bestätigen. Ist es bei dir umgekehrt, dass du im Leben eher so das Weichei bist, mal salopp gesagt, und jetzt in der Sexualität da den Macker raushängen lässt? Vielleicht schon ein bisschen. Also ich bin selbstständig tätig, also muss daher auch Entscheidungen treffen und viel tun. Auf der anderen Seite bin ich doch ein bisschen dieses Weichei, wie du das so nennst, weil ich eben sehr auf Familie stehe und da sehr, sehr viele Rücksichten nehme, die ich eigentlich vielleicht nicht nehmen müsste. Ja, dann eben nicht so dominant. Und dann auf der anderen Seite eben in diesen, zum Beispiel in meinem Keller, eben die andere Seite dann wieder absolut dominant. Du sagst, du bist selbstständig. Was bist du vom Beruf? Jetzt sag bitte nicht Schuhmachermeister oder sowas. Viel schlimmer, Buchhalter. Buchhalter. Und dann selbstständig? Ja. Das geht. Ein selbstständiger Buchhalter. Ein bisschen problematisch, aber es geht. Es geht. Ich danke dir für das Gespräch, fand ich sehr interessant. Danke. Wünsche dir alles Gute und vor allen Dingen viel Glück bei der Partnersuche. Danke. Tschüss, Bruno. Ne? Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. Eine im Fernsehen relativ kurze Sendung von einer Dreiviertelstunde. Aber naja, in der Technik war Markus Liebetanz. Morgen sind wir zur vollen Zeit wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr WDR Fernsehen mit einer offenen Telefon-Talkshow. Und eine offene Telefon-Talkshow bedeutet, dass ihr euch bei mir melden könnt zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Ich wünsche euch eine sehr schöne Nacht und freue mich auf morgen, 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Bye, bye.